Aufgabe 2a und 2b. A. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Handy. Das Handy. B. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Computer. Der Computer. C. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Lehrerin. Die Lehrerin.